Völlig anders war die Situation in Palermo. Hier waren die Stadträte und Bauingenieure stets von ihren Männern flankiert. Affaristi und Mafiosi standen einander so nah, dass sie fast nicht zu unterscheiden waren. In den späten 50er und 60er Jahren schuf die Mafia nach dem eigenen grauenhaften Bild ein neues Palermo. Die rasende Bauspekulationswelle wurde als Plünderung Palermos bekannt. Zwei besonders skrupellose Politiker mit Mafia-Beziehungen spielten bei der Plünderung eine Schlüsselrolle. Der erste war Salvo Lima, ein wortkarger junger Mann mit sanften Zügen, dessen einzige Extravaganz in einer kleinen Zigarettenspitze bestand, mit der er rauchte. Er sah aus wie der Mittelschichtjunge, der er war, der Sohn eines Stadtarchivars. Nur, dass sein Vater in den 1930er Jahren auch ein Mafia-Killer war. 1956 ergatterte Lima aus dem Nichts einen Sitz im Stadtrat, einen Posten als Direktor des Bauamts und stellvertretender Bürgermeister. Zwei Jahre später, als Lima zum Bürgermeister avancierte, übernahm den strategischen Posten im Bauamt der zweite junge Türke, Vito Cancimino. Im Zuge ihrer unseligen Zusammenarbeit richteten Lima und Cancimino in Palermo entsetzliche Verwüstungen an und ernteten dabei großen Reichtum und immense Macht. Männer wie Lima und Cancimino waren die sogenannten jungen Türken, Vertreter einer aufstrebenden neuen Art christdemokratischer Politiker, die sich allenthalben in Sizilien und Süditalien gegen die alten Granden durchsetzten. In Palermo war es die Kontrolle über die Baugenehmigungen, die jungen Türken wie Lima und Cancimino und ihren Freunden von der Mafia einen so großen Anteil am Bauboom verschaffte. Am schnellsten und brutalsten vollzog sich die Plünderung Palermos in der Piana dei Colli, einem flachen Landstrich, der sich vom Stadtrand Palermos bis zur Hügelkette im Norden erstreckte. In dieser Gegend herrschte schon immer eine große Mafia-Dichte, wie es im Fachjargon italienischer Mafia-Forscher heißt. Sie gilt als die Wiege der Organisation. In ihren schönen Zitrusgärten entwickelten die ersten Mafiosi ihre Erpressungsmethoden. Ein Jahrhundert später begrub die Mafia ihren Geburtsort unter einem Leichentuch aus Beton. Francesco Vassallo, alias Don Ciccio oder König Beton, war die bei weitem wichtigste Figur im Bauboom Palermos der 60er Jahre. Zwischen 1959 und 1963 vergab der Stadtrat von Palermo unter den jungen Türken Salvo Lima und Vito Cancimino 4.205 Baugenehmigungen, 80% davon an nur 5 Männer, die sich allesamt als Strohmänner herausstellten. Hinter den 5 Namen stand meistens Don Ciccio Vassallo. Der Betonkönig war ein fetter, kahlköpfiger Mann mit Hängebacken. Polizeiberichten zufolge hatte sich der junge Vassallo bereits sehr früh in Mafiakreisen bewegt. Sein Vorstrafenregister aus dieser Zeit beinhaltete Raub, Gewalttätigkeit und Betrug. Doch die meisten Verfahren gegen ihn endeten mit einer Bewährungsstrafe, einem Straferlass oder einem Freispruch mangels Beweisen. 1937, durch die Heirat mit der Tochter des Landbesitzers und Mafiosos Giuseppe Messina, war sein Platz im Einflussbereich der örtlichen Mafia fest zementiert. Mit der Macht der Familie Messina im Rücken erlangte seine Firma ein Monopol über die Verteilung von Fleisch und Milch in der Gegend um Tommaso Natale. 1952 ging es mit Vassallos Firma plötzlich steil bergauf. Aus dem Nichts bemühte er sich erfolgreich um den Bau einer Kanalisation in Tommaso Natale und dem benachbarten Sferracavallo. Er hatte keinerlei Erfahrung im Baugewerbe, stand auch erst 2 Jahre später auf der Liste bewährter Unternehmen, die der Stadtrat führte. Er durfte sich nur deshalb an der Ausschreibung beteiligen, weil der Geschäftsführer des Privatunternehmens, das in Palermo für den Busverkehr zuständig war, ihn empfohlen hatte. Seine Konkurrenten zogen aus unerfindlichen Gründen ihre Angebote zurück. Mitte der 1950er Jahre begann der Betonkönig eine enge Zusammenarbeit mit den jungen Türken. Das Bauwesen gewann zusehends an Bedeutung für die Wirtschaft einer Stadt, deren produktive Basis nicht mit den prosperierenden Fabriken des Industriedreiecks Mailand, Turin, Genua konkurrieren konnte. Auch wenn die Arbeit auf den vielen Baustellen in Palermo zeitlich begrenzt und denkbar schlecht bezahlt war, gab es wenig Alternativen für gewöhnliche Palermitaner aus der Arbeiterklasse, was wiederum die Bauarbeiter zu einem beachtlichen Wählerstimmenkapital machte, das dem Betonkönig zur Verfügung stand und ihm politische Freunde sicherte. Überdies konnte Giovanni Gioia, Anführer der jungen Türken Palermos, von etlichen lukrativen Immobiliengeschäften profitieren, die Vassallo in die Wege geleitet hatte. Die Vorstellung eines Interessenkonflikts war in Palermos Bauboom nahezu bedeutungslos. Der Abteilungsleiter der Stadtverwaltung wurde zum obersten Projektplaner des Betonkönigs. Von seinen politischen Freunden erhielt der aufstrebende Vassallo die Befugnis, Planungsbeschränkungen systematisch zu ignorieren. Ein weiterer junger Türke, Salvo Lima, wurde mehrfach erfolglos angeklagt, zugunsten Vassallos gegen die Planungsbestimmungen verstoßen zu haben. Mitte der 60er Jahre näherte der Wohnungsmarkt sich allmählich einer Sättigungsgrenze. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Betonkönig ganze Viertel dicht an dicht stehender Wohnsiedlungen aus dem Boden gestampft, in denen weder Schulen noch Gemeinschaftszentren oder Grünanlagen existierten. Erfinderisch ging er nun daran, unverkaufte Wohnungen und andere Gebäude zu pachten und als Schulen zu nutzen. Allein im Jahr 1969 bezog er von den örtlichen Behörden eine Miete von fast $700.000 für 6 Mittelschulen, 2 weiterführende Schulen, 6 Technikerschulen sowie das Schulamt. Die christdemokratische Presse pries ihn als Helden und Wohltäter. Im selben Jahr galt er als der reichste Mann Palermos. Dabei sollte man stets im Gedächtnis behalten, dass Don Ciccio Vassallo kein honoriger Unternehmer, sondern ein Affarista war, ein Geschäftemacher. Sein Wettbewerbsvorteil bestand nicht etwa aus intelligenter Planung und Investition, sondern aus Bestechung, nützlichen Freunden und natürlich der unausgesprochenen Drohung, die jede seiner Investitionen überschattete.